Ja, okay. Ja, die Technik. Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Und ich freue mich über die technische Möglichkeit und wiederum auch hier über die Lieder. Das hat schon wunderbar unterstrichen, um was es jetzt gehen soll. Wie du, Stefan, schon gesagt hast, die Zukunft heißt Hoffnung. Und ich möchte uns daran erinnern, der Herr kommt wieder. Und mir selber ist das jetzt immer mehr auch bewusst geworden, jetzt in der Zeit des Lockdowns. Und bei allen Problemen, in denen wir in dieser Zeit sind, aber die Bibellese, Stefan, die du gelesen hast, eben aus Kolosser 1, alles Sichtbare und Unsichtbare, es ist in ihm und durch ihm und zu ihm hin erschaffen. Und er ist die Mitte. Und von daher, wie in Hamburg in der Seemannssprache gesagt wird, lasst uns Kurs halten. Ja, lasst uns Kurs halten. Und dadurch ist es auch möglich, dass wir die Nöte um uns herum tragen und ertragen können. Und ich möchte unseren Fokus jetzt einmal auf die Offenbarung setzen und lese aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Und das unterstreicht noch einmal das, was wir im Kolosserbrief gehört haben. Es ist auch fast wie ein Hymnus. Und da heißt es: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und sie behalten, was darin geschrieben ist. Die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Herr über die Könige auf der Erde. Ihm, der uns liebt und der uns erlöst hat von unseren Sünden und das mit seinem Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Es werden ihn alle Augen sehen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist. Und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Hier sehen wir den Fokus. Noch können wir nichts sehen. Jetzt wird es. So, Moment. Jetzt bist du perfekt. Ja, wunderbar. Ja, die Zukunft heißt Hoffnung und anhand dessen, was im Kolosserbrief stand, ebenso auch, was hier jetzt in Offenbarung deutlich wird, wir halten Kurs auf ihn. Er ist unsere Hoffnung. Ich will noch mal an den Lockdown erinnern. In Israel ist ja der Lockdown noch härter. Jetzt ist letzte Woche wieder der Lockdown verschärft worden. Die Flughäfen sind übrigens zu. Es kann keiner reinreisen, es kann keiner rausreisen. Und auch in Israel, die Menschen vielfach sind verzweifelt. Aber wie auch ihr in Schneverdingen, die Gemeinden, die messianischen Gemeinden, auch die arabisch-christlichen Gemeinden sind sehr, sehr kreativ. Und wenn ich überlege, zum Beispiel auch an der Bibelschule in Netanya, das Israel College of the Bible, die haben über 150 Studenten, arabischsprachige, hebräischsprachige, internationale Studenten, Juden, Araber, Drusen, wer da auch alles ist, die sind im Bachelorstudiengang, im Masterstudiengang und Präsenzunterricht ist gar nicht möglich. Aber dank der Technik eben Zoom-Unterricht. Ja, und da ist das dann auch sehr, sehr stark ausgeprägt. Und so sind auch in anderen Gemeinden die Zoom-Gottesdienste Land auf, Land ab da präsent. Und interessanterweise auch manche Gläubige genießen ein so hohes Vertrauen. Ein Beispiel, da ist im Großraum Tel Aviv eine gläubige Frau und sie ist eine Seelsorgerin. Und ein Mann im Krankenhaus, der wird vom Pflegepersonal quasi darauf vorbereitet, dass er seinen letzten Weg gehen muss. Und sie kennen die gläubige Frau, einer vom Pflegepersonal. Und dann kommt das Wunder. Ja, der Mann wird gefragt, wäre er bereit, mit der Seelsorgerin zu sprechen, um letztendlich auch die letzten Dinge im Leben noch zu regeln. Und obwohl der Mann mit den messianischen Juden eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, willigt er ein. Und das Wunder geschieht. Quasi auf dem letzten Weg kann die Seelsorgerin ihn noch zum Herrn führen und er erfährt Vergebung, er erfährt Erneuerung. Und das sind so die kleinen Wunder auch im Alltag. Ja, oder in Palästina gibt es eine palästinensische Behindertenarbeit, das LifeGate, ja, von einem Deutschen gegründet. Burkhard Schunkert heißt er. Und die Einnahmequellen sind verloren gegangen. Und die Behinderten, sie tun zum Beispiel Olivenholz, sind in der Olivenholzproduktion, dass zu Weihnachten eine Krippe gebastelt wird aus Olivenholz und dergleichen. Und eigentlich, ja, ist LifeGate verzweifelt, weil eben die Einnahmequellen verloren gegangen sind. Man kann ja nicht auch nach Palästina reisen. Und jetzt hat sich aber ein Online-Versand entwickelt. Das ist interessant. Und das sind so Beispiele. Die Menschen sind sehr kreativ auch mit dieser Lockdown-Geschichte. Und da komme ich nochmal zurück hier auch bei uns. Wenn ich überlege, am 16. März ist in Deutschland der erste Lockdown verhängt worden von der Regierung. Und da war Deutschland ja nicht das erste Land gewesen. Aber einzigartig ist die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit mit dem maximalen Ziel, Leben zu schützen. Leben zu schützen um jeden Preis. Leben zu erhalten. Das war die Handlungsgrundlage aller Staaten auf der Erde. Und niemals zuvor ist mir zumindest nicht bewusst, sei es hier im christlichen Europa, in Anführungsstrichen, als auch in muslimischen, in kommunistischen, in atheistischen Ländern, überall sind die gleichen Maßnahmen ausgerufen worden. Und das in einer Schnelligkeit, wie dies auf diesem Globus noch nicht stattfand. Und das möchte ich hervorheben, die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit und jetzt wird auch interessanterweise von einer neuen Realität gesprochen. Und die neue Realität eben eine Weltgesundheitsorganisation, eine Weltregierungsorganisation. Oder jetzt in Berlin wird dieses Jahr das House of One eingeweiht, beziehungsweise die Grundsteinlegung, ein Projekt von fast 50 Millionen Euro. Und insofern entsteht eine neue Realität. Und das erinnert mich an Offenbarung 13. In Offenbarung 13 wird von einer Weltregierung gesprochen, vom bargeldlosen Wirtschaftsverkehr, aber eben auch von einer Weltreligion. Und auch da, innerhalb der Offenbarung, ist die Schnelligkeit, mit der alles geschieht, eigentlich das, was am stärksten hervorzuheben ist. Aber ich will jetzt keine Angst machen, sondern den Fokus darauf legen, der Herr kommt. Wir haben zahlreiche Vorhersagen im Alten Testament, dass er kommt. Ja. Psalm 98, lobet den Herrn mit Harfen und Saitenspielen, mit Trompeten und Jauchzen vor dem König. Er kommt, das Erdreich in Gerechtigkeit zu richten. Oder in Daniel 7, er kommt mit den Wolken und er sieht aus wie ein Mensch. Das deckt sich mit Apostelgeschichte 1. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr herum und schaut zum Himmel? Er kommt wieder. Und so auch im Neuen Testament, ja, lesen wir in Matthäus 24, ja, dass er kommen wird, das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel wird erscheinen. Er wird aussehen, er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden der Erde. Oder in Kapitel 26. Von nun an, sagt Jesus, werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten des Vaters und er kommt auf den Wolken des Himmels. So könnten wir verschiedenste Stellen noch festhalten. Johannes 16, ihr habt zwar Traurigkeit im Moment, aber ich werde euch wiedersehen. Euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Offenbarung 3, ich komme bald, halte fest, was du hast. So könnten wir viele Stellen noch fortsetzen und da möchte ich zurück auf Offenbarung 1 einmal daran erinnern, die Seligpreisungen, die hier eingeführt werden, eben die unterstreichen das, was hier in Kapitel 1, was wir gehört haben. Das ist die Offenbarung Jesu Christi, das ist das einzige Buch, was wir haben, wo die abschließende Offenbarung tatsächlich hier das Einleiten, dass er kommt, eingeleitet wird. Und die Offenbarung ist das Buch, das Gott Jesus geoffenbart hat. Insofern ist es eigentlich falsch, von der Johannes-Offenbarung zu sprechen. Johannes hat das niedergeschrieben, aber Gott selber, der Schöpfer Gott, ist der Urheber der Offenbarung. Und interessanterweise, wenn es hier heißt, im ich habe hier die Lutherbibel gelesen, in Kapitel 1, Vers 1, was in Kürze geschieht. Nein, da steht ein griechisches Wort, das auch übersetzt werden kann, was in Schnelligkeit geschieht. Exakt das, was wir jetzt weltumspannend erleben, ja, in Schnelligkeit. Und es umfasst die Offenbarung einen Zeitraum von 7 Jahren in Verbindung mit der Daniel-Prophetie. Jetzt während des Lockdowns, bedingt dadurch, dass mich viele immer wieder gefragt haben, wie sehe ich denn die Zusammenhänge des jetzigen Weltgeschehens mit der Offenbarung, kam ich nicht umhin, jetzt auch mich intensivst mit der Offenbarung zu beschäftigen. Aber ich will da ganz vorsichtig sein und nur das letztendlich, was ich auch selber verstanden habe, gerade auch hier von Kapitel 1 und dann später Kapitel 2 und 3. Was geschildert wird, geschieht in Schnelligkeit. Und es ist der Kairos, es ist die Stunde Gottes, wo er dann handelt im Himmel und auf der Erde. Und das Ziel des Buches ist nicht, dass wir Angst haben vor dem, was uns jetzt umgibt, sondern Kurs halten. Kurs halten auf ihn. Das Buch soll ermutigen, dem Herrn noch stärker zu vertrauen. Und alle Hoffnung nur auf ihn zu setzen, egal was rings um uns herum ist, sondern Kurs halten. Er kommt wieder, weil wir auch nach dem Kolosserbrief wissen, alles ist in ihm und durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das heißt, auch wir selber sind zu ihm hin geschaffen, in dem Moment, als wir zum Vertrauen und zum Glauben an ihm gekommen sind. Die Struktur der Offenbarung Und das war dann auch das Positive, dass ich im Lockdown das erste Mal nach 30 Jahren letztendlich kaum auf Reisen war im Ausland und auch im Inland und dadurch viel lesen konnte. Der Inhalt umfasst 49 verschiedene Prophetien in jeweils 7 Sinnabschnitten. Und wenn man diese Struktur der Offenbarung verstanden hat, verinnerlicht hat und dieses System sieht, dann macht die Offenbarung keine Angst mehr, sondern ermutigt. Denn wir erleben in der Offenbarung wie jetzt in einem Zoom-Fenster. Wir können uns alle sehen, obwohl Hamburg und Schneverdingen und wo ihr da auch alle seid, ja doch auseinander sind. Aber im Zoom-Fenster sehen wir Ereignisse in zeitlicher Abfolge, die zeitgleich im Himmel und auf der Erde geschehen, bei seiner Wiederkunft. Und das haben ja die Propheten und auch im Neuen Testament alle festgehalten, dass die Wiederkunft das letztgültige Ereignis ist, das kommen wird, und die Offenbarung unterstreicht das. Nämlich, er muss wiederkommen und unterstreicht damit die Herrlichkeit Gottes und die Majestät Jesu. Die Majestät, die Königsherrschaft Jesu, daher habt Vertrauen. Und wenn wir dann in Vers 4 lesen, dass an die 7 Gemeinden hier in Asien geschrieben wird, ich werde gleich noch eine Folie zeigen, wo die Gemeinden sind, aber da werden wir ermutigt, dass es heißt, selig sind, die hören, was hier die Offenbarung sagt. Und das ist die erste Seligpreisung, die ich jetzt in der Offenbarung von insgesamt 7 auch gefunden habe. 7 Seligpreisungen inmitten von Gerichtsumständen, die mich manchmal erschrocken haben, aber wo auch hier wieder deutlich wird, es ist ein Trostbuch. In Offenbarung 1,3 eben selig, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Das heißt, wir dürfen das prophetische Wort festhalten, so wie wir wissen, dass wir ja das Geld auf dem Konto haben. Wenn wir was brauchen, können wir unsere EC-Karte nehmen, das Geld abheben. Kaum einer macht sich Gedanken, dass vielleicht das Geldinstitut nicht mehr da ist, damit das Geld weg ist. Das ist für uns eine innere Gewissheit geworden in der Realität, in der wir jetzt leben. Oder heute Mittag, ja, das Essen ist vorbereitet, man weiß, jawohl, ein Stück Fleisch, Kartoffeln, gutes Gemüse, das ist ein leckeres Essen, da braucht man sich dann gar keine Gedanken machen. Und so ist auch, das prophetische Wort ist etwas Reales, nicht etwas Abstraktes. Und das dürfen wir so festhalten und selig, das meint hier glücklich. Meint noch mehr als glücklich. Eigentlich geborgen ist der, der hier das festhält. Und so auch in Offenbarung 14. Selig sind die zu nennen, die den Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Wir werden gleich noch sehen, dass die Umstände, in denen sich Gemeinden befinden, und wir sind ja hier bevorzugt, Hamburg, Schneverdingen, Deutschland, ja, dass wir keine Christenverfolgungen haben. Aber allein jetzt im Dezember, ohne dass das in Deutschland groß publiziert wurde, sind fast 1000 Christen in Nigeria getötet worden, nur weil sie Christen waren. Oben Dorst schildert die Verfolgungen, die hier vor allem immer wieder in den muslimischen Ländern Christen erleiden müssen. Und da können wir noch dankbar sein, dass wir das nicht erleben dürfen. Aber auch hier das prophetische Wort. Selig zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Offensichtlich wusste der Herr, dass es Momente der Verfolgung und der Versuch der Zerstörung der Gemeinden gibt, aber selbst die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen, weil der Herr, der auferstandene Herr, hinter der Gemeinde ist. Und dann Offenbarung 16. Vergesst es nicht. Ich komme unerwartet. Hier eigentlich ein Negativbeispiel für uns, wie ein Dieb. Aber die Umkehrung ist die, so unerwartet und unberechenbar ein Dieb kommt, genau dieses Unberechenbare, damit sollen wir rechnen. Und die Zeichen der Zeit, die sollen uns dahin bringen, dass wir wach bleiben. Wach bleiben und hier seine Kleider, auch hier eine Bildersprache, eben wir sollen hier uns nicht allein das Bild der Kleider wird immer wieder gebraucht, um den Ausdruck der Wachheit, den Ausdruck auch der Bereitschaft zu signalisieren und keine Schläfrigkeit. Und so auch Offenbarung 19, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und dann interessanterweise auch hier wieder eine Unterstreichung, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Die Worte Gottes sind inspiriert. Und von daher dürfen wir es festhalten, Jesus ist das A und das O. Er ist der, der war, der da ist und der da kommt, der Allmächtige. Und von daher, ja, selig, wer zu Gottes heiligem Volk gehört. Und hier dürfen wir dankbar sein, dass die Gläubigen weltweit, die Jesus nachfolgen, egal aus welcher Ethnie sie kommen, egal aus welchem Hintergrund, wir haben ein gemeinsames Ziel und hier dürfen wir festhalten, jawohl, selbst wenn wir seine Wiederkunft in der Lebzeit nicht erleben, wissen wir, wir dürfen bei der ersten Auferstehung dabei sein. Und das wird auch in Offenbarung 22 selig, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Ich glaube, das ist gerade auch für uns in Deutschland oder auch als Deutsche wichtig. Wir sind ja manchmal Weltmeister in Problemanalyse. Aber wir dürfen hier einen prophetischen Blick haben und Hoffnungsträger sein in einer zunehmend dunkel werdenden Welt. Und dann interessanterweise zum Schluss die siebte Seligpreisung. Selig, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Das ist ein Bild, wo die Vergebung im Vordergrund steht. Wer Vergebung und Erneuerung in seinem Leben erfahren hat, das, was Stefan auch in der Einleitung sagte, eben die Erneuerung. Wir erneuern uns von Tag zu Tag und leben nicht letztendlich in einem Bewusstsein, wir sind vollkommen, wir können uns auf die Schulter klopfen. Nein, wir brauchen immer wieder neu die Vergebung durch sein Blut und die Bereitschaft, Herr, wasch du meine Kleider rein, mach mich weiß, damit ich vom Baum des Lebens essen kann. Und jetzt wollen wir einmal schauen, zu wem hat er das denn alles gesagt? Und hier habe ich eine Bildanimation. So sieht heute die Türkei aus. Hier, wo jetzt der Pfeil ist, da ist Johannes, der die Offenbarung empfangen hat. Das ist Patmos. Das ist die Insel Samos. Und hier sind in der Offenbarung die sieben Sendschreiben, was heute alles mitsamt die Türkei ist. Hier Pergamon, Thyatira, also das habe ich jetzt reingeschrieben, damit wir eine geografische Orientierung haben, um zu verstehen, wo sind denn die Sendschreiben, also die Gemeinden, an denen hier die Botschaft der Offenbarung gerichtet ist. Und ihr seht hier, Ja, Pergamon, Thyatira, Smyrna, Ephesus, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und ich möchte uns in Erinnerung rufen, was hier, damit der Herr die Gemeinden ermutigt, die Menschen, und wir können uns das auch jetzt für uns ganz persönlich nehmen, dass wir Kurs halten. Die Botschaft ist immer wieder die, der Herr kommt, hab keine Angst, egal was uns umgibt, rechts und links, sei es beruflich, sei es im Alter, sei es mit der Krankheit, sei es egal was. Und solange wir leben, haben wir mit Nöten zu tun. Aber selig sind, und die Illustration des Wortes selig, das möchte ich einmal, und das wussten die sieben die Empfängergemeinden der Sendschreiben. Ich möchte das mal lesen aus Psalm 84. Das ist eine Illustration dessen, was mit selig, mit glücklich, mit Geborgenheit beschrieben wird. Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden. Die Schwalbe hat ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl dem, die in deinem Hause wohnen und die dich loben immer wieder, immer da. Wohl den Menschen, und hier können wir auch übersetzen, selig die Menschen, die dich für ihre Stärke halten, die von Herzen dir nachwandeln, die von Herzen dir nachfolgen. Und jetzt kommt die Realität unserer Existenz. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, du Gott Jakobs. Gott, du bist unser Schild. Schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen bei den gottlosen Hütten. Denn Gott ist der Herr, er ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Gläubigen, den Frommen. Und der Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Und das muss diesen Gemeinden hier bewusst sein, selig, Kurs halten, er kommt wieder. Und weil er wiederkommt, gibt der Herr ihnen hier eine Empfehlung. Und das möchte ich hier einmal darstellen. Die Empfehlungen, eben weil Jesus wiederkommt, weil er das Fundament ist, gibt es quasi eine, ich will das mal sagen, ja, vielleicht salopp formulieren, eine Hausapotheke Gottes für die unterschiedlichsten Lebenssituationen, die ermutigen, damit wir weiter Kurs halten. Einmal Ephesus. Da geht es, ist der Kampf gegen Irrlehren. Die Gemeinde ist herausgefordert und das Urteil Gottes, du hast die erste Liebe verlassen. Der Auftrag Gottes, überwinde, kehre wieder zurück zur Liebe Gottes. Und wie können wir zurückkehren? Wie können wir überwinden? Indem wir das festhalten, was wir im Kolosserbrief, was wir in Offenbarung 1 in der Einleitung gehört haben. Er ist allem. In ihm und durch ihn und zu ihm ist alles erschaffen. Er ist die Majestät, der Messias kommt. Von daher überwinde und lassen wir uns nicht verrückt machen, rechts und links von den Dingen. Schauen wir auf Smyrna. Die Gemeinde erlebt Verfolgung. erlebt Leid, erlebt Drucksituation. Und da die Empfehlung, sei dennoch treu bis in den Tod. Und so sehen wir in Pergamon, da gibt es ethische Herausforderungen auf moralischem Gebiet. Sie sind moralisch nicht sauber. Der Herr tut sie aber nicht aufgeben, sondern kehrt um, ändert euren Weg, tut Buße. Das sind alles Dinge, die heute auch noch nach 2000 Jahren aktuell sind und in den ein und anderen Dingen immer noch hier auch von Bedeutung sind. Thyatira, hier sind es neben den Irrlehren auch noch zusätzlich die moralischen Herausforderungen. Und der Auftrag Gottes, halte fest, was du hast. Überwinde die Bedrohung, hab keine Angst. Der Herr ist mit dir. Dann in Sardes die Gemeinde. Sie hatten Werke gehabt, die aber nichts mit Gott zu tun hatten. Da haben sie sich selber auf die Schulter geklopft. Und da der Auftrag, erinnere dich, was der Herr will, kehre du um. Und insofern sehen wir es weiter auch hier, Philadelphia. Da ist es interessant. Du hast mein Wort bewahrt. Merkt ihr den Fokus? Wir können heute modern sagen, sie haben die Bibel bewahrt. Sie haben das, was in der Bibel steht, in Treue geglaubt und bewahrt. Und das hat dazu geführt, dass sie auch den Namen Gottes nicht verleugnet haben, trotz dass sie nur eine kleine Kraft hatten. Und ich denke, das ist ja auch unser Alltag. Wir haben ja alle auch nur eine kleine Kraft und manchmal scheut man sich auch davor, irgendeinen Spott oder einen Hohn oder sonst was zu ertragen. Aber nein, mit unserer kleinen Kraft wollen wir trotzdem ein Zeuge sein, ein Zeugnis geben. Und hier das Resultat, wie Gott es dann sagt, Gott wird dich bewahren. Daher halte weiter fest, was du hast. Und wenn wir dann hier weiterschauen, sehen wir auch Laodicea. Ihre Werke dienten nicht Gott allein. Das heißt, sie waren zweigeteilt. Sie dienten sich selbst. Sie klopften auf die Schulter. Oh, was habe ich alles für Gott getan? Gott sollte stolz auf mich sein. Nein, das ist eine Form von geistlichem Hochmut, das Gott nicht möchte. Alles, was wir tun und machen, kommt von Gott, ist durch Gott in uns bewirkt und wir dürfen dankbar sein. Wie Paulus es an anderer Stelle sagt, ich bin ein Sklave Christi. Das zeugt von einer Demut. Wir sind Diener Gottes und dienen mit der Gnade, die er uns gegeben hat. Daher nicht wie ein Laodicea stolz auf sich selbst, was sie für den Herrn taten, sondern wir kommen immer wieder neu zur Besinnung. Wir werden uns klar, er ist es, der in uns alles bewirkt. Und der Auftrag hier an Laodicea eben auch, kehr um, tu Buße. Und hier sehen wir es dann auch wieder. Die größte Herausforderung für die Gegenwart und die Zukunft. Inmitten der turbulenten Zeit, die wir erleben, nicht nur wir, sondern weltweit, selig, glücklich, glückselig. Die Zufriedenheit im Leben, auch in den kleinen Dingen. Wie Stefan vorhin sagte, bist Brötchen holen gegangen, hast dich gefreut an der Luft, an der aufgehenden Sonne, an den Kristallen des Schnees. Es sind die Dinge, ich freue mich jetzt im Schnee über die kleinen Sperlinge, die da im Schnee, ja, ihr Gefieder putzen. Das sieht so schön aus. Das sind so die kleinen Dinge, an denen wir uns freuen können. Und das heißt, das hebräische Wort, das beinhaltet die Person, welche von Gott endgültig in seine Gemeinschaft aufgenommen wurde. Und wie ich das in Psalm 84 gelesen habe, ja, Gott ist das Zentrum unseres Lebens und von daher dürfen wir glücklich sein, ihn zu kennen und ihm dienen zu dürfen, weil er der kommende Herr ist, der vorher schon alles dafür getan hat, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. In allen Herausforderungen kommt interessanterweise in Offenbarung 1 erneut das erste Gebot zum Tragen. Da heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im Hebräischen bedeutet das, du musst eigentlich keine anderen Götter haben. Ich bin dir genug. Ich bin dir genug. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, eben Offenbarung Kapitel 1, was wir gehört haben, ebenso auch Kolosser, was wir gehört haben in Kapitel 1, dann wird deutlich, ja, Jesus ist genug. Ich habe alles in ihm und darf alles von ihm erwarten. Insofern dürfen wir dankbar sein und ermutigt sein. Die Zukunft gibt Hoffnung. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, Kraft für die Gegenwart. Also insofern halten wir weiter Kurs auf ihn. Der Herr segne euch. Amen.